Es ist Sommer und es ist wieder die Mitte des Monats und wir reden über Dinge, über die man unbedingt geredet haben muss oder auch nicht. Und hier sitzt wieder der Jörn aus dem Norden. Und die Dotti aus dem Süden, moin. Und ich sehe gerade, dass ich wieder völlig übersteuert bin und deswegen an dieser Stelle ein herzliches Entschuldigung fürs letzte Mal. Meine Aufnahme war letztes Mal gar nicht gut und deswegen versuche ich jetzt, das noch ein bisschen auszugleichen, bevor es hier weitergeht. Das ist alles sehr technisch heute bei uns. Ja, genau. Und sehr durcheinander. Aber jetzt zurück. Wie geht es dir, Jörn? Ich bin total gestresst. Ich habe eine wahnsinnig lange To-Do-Liste auf der Arbeit bis an meinen Urlaub heran und dann habe ich neulich mich hingesetzt und habe mal überlegt, was wir alles so tun müssen, wenn Urlaub anfängt bei uns. Und das ist tatsächlich auch sehr, sehr stressig, habe ich festgestellt, weil wir nämlich in den 3 Wochen, in denen ich Urlaub habe, haben wir auch 3 verschiedene Geschichten. Also wir fliegen erst für 3 Tage nach London, da müssen wir uns drum kümmern und müssen dann natürlich auch pünktlich sein. Dann ist Podstock, wo ich ja hinfahren möchte. Das muss auch alles noch angeleiert werden und ist auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden. Dann bin ich gerade wieder da, dann haben wir hier so eine Grillveranstaltung mit den Nachbarn und am Tag drauf fahren wir dann endlich mit dem Wohnwagen los. Und ich habe gedacht, Urlaub ist was Entspannendes, aber nee, es ist noch eine ganze Menge zu tun, bis die Erholung losgehen kann. Und wahrscheinlich kann ich mich dann von der Erholung erholen. Das wäre auch ganz wichtig. Und ich dachte, du erzählst jetzt, dass du sehr viel auf der Arbeit vorarbeiten musst und deswegen im Stress bist. Aber nein, du hast Freizeitstress. Es ist reiner Freizeitstress, ja. Und die ganzen Sachen, die ich auf der Arbeit bis dahin zu tun habe, die sind auch alle aktuell. Das ist also nicht Vorarbeit, doch eine Sache arbeite ich vor. Weil die in meinem Urlaub ausgestrahlt wird. Aber alles andere, die anderen 23 Punkte auf meiner To-Do-Liste, die sind alle noch bis 31.07. aktuell, ja. Mhm. Ja, aber das ist ja gerade das Schöne, wenn du nicht vorarbeiten musst. Also ich finde, dann ist man vor dem Urlaub nochmal richtig gestresst, wenn man weiß, dass man das und das und das und das noch erledigen muss, damit die Kollegen dann eben nicht so viel zu tun haben, wenn man dann nicht da ist. Aber das geht ja bei dir nicht. Du bist ja wirklich tagesaktuell und du hast dein Ding einfach fertig zu machen und dann hast du frei. Das ist schön. Ja, richtig. Und also das hat auch was Gutes, aber es ist eben dann, wenn eben viel Tagesaktuelles kommt, dann wird es halt auch mal ein bisschen stressig. Und wie ich immer arbeite, so habe ich es dann auch diesmal gemacht, dass ich also heute, wo ich eigentlich 4 Sachen erledigt haben wollte, erstmal bis zur Mittagspause gemütlich gar nichts gemacht habe, weil es im Internet gerade so schön interessant war und weil die Kollegen so interessante Geschichten zu erzählen hatten. Naja, gut, das muss auch mal zwischendurch sein. Ja, klar. Ja, habe ich das jetzt richtig verstanden? In deiner Urlaubsplanung ist da irgendwann mal der Wohnwagen mit integriert oder eher nicht? Doch, der kommt dann so Mitte August, sind wir mal 2 Wochen unterwegs. Da habe ich dann, ich bin in letzter Zeit gerade so in so Phasen, wo es stressig ist, dann neige ich immer dazu, irgendwelche Listen zu erstellen. Also habe ich dann jetzt mal aufgeschrieben, wo wir überall Station machen könnten auf der Fahrt, die wir planen. Okay. Denn wir wissen schon so das Ziel, wo es hingehen soll, wo der Haupturlaub stattfinden soll. Und wir haben dann aber noch so 1-2 Ideen gehabt, was man zusätzlich auch noch machen könnte und ob wir das einflechten können. Und da habe ich mich immer hingesetzt und habe das mal notiert. Und weil es dann irgendwie dran war, habe ich gesagt, komm, dann mache ich auch noch irgendwie Variante B und C. Und am Ende war es dann auch noch D und E. Und jetzt werden wir uns also irgendwo zwischen 1500 und 1700 Kilometern bewegen. Das ist aber alles noch nicht ganz besprochen. Das ist alles sehr viel Papier, was hier gerade im Einsatz ist bei mir. Ja, hast du da schon Erfahrung? Hältst du sowas durch oder ein? Oder kommst du dann hinterher nach Hause und sagst, boah, super, so viele Sachen hätten wir machen können, aber es ist nicht viel draus geworden? Ja, also so eine Reiseplanung, das ist tatsächlich mehr für mich. Mhm. Also das ist dann, damit ich meine Gedanken mal sortiert habe. Und dann halten wir es insofern auch ein, dass wir, wenn wir sagen, okay, wir machen das jetzt, dann, dass wir dann halt auch wirklich das abfahren. Aber so detailliert, dass ich jetzt sage, wenn wir schon mal da sind, dann müssen wir uns das angucken. Und wenn wir schon mal dies, dann brauchen wir unbedingt das oder so. Das machen wir alles sehr spontan. Und in der Planung ist dann auch immer genug Luft drin, dass wir auch jederzeit sagen können, hier ist es gerade besonders schön. Hier bleiben wir eine Nacht länger oder 2. Oder hier ist es gerade irgendwie total doof, weil der Campingplatz nicht das hält, was er im Internet versprochen hat, dann fahren wir halt am nächsten Tag wieder weiter. Ach, ihr und suchen uns was anderes. Wollt wieder so ein Hopping machen wie beim letzten Mal? Ich dachte eigentlich, du hättest letztes Jahr gesagt, also nächstes Jahr sieht es anders aus, da wollen wir 2 Wochen an einem Platz sein. Ja, haben wir überlegt, aber dann fielen uns noch ein paar andere Sachen ein, die auch cool sind. Das dachte ich mir fast. Ja, also das sind aber auch ganz praktische Überlegungen. Also dass wir haben ja gesagt, wir wollen dann mal irgendwie nach Holland fahren zu diesem Obelink-Markt und vielleicht mal nach einem neuen Vorzelt gucken. Das hat jetzt im Vorwege nicht geklappt und deswegen wäre das so eine Option, das einzubinden. Und ob wir dann vielleicht, wenn wir sowieso dann schon da in der Ecke sind, dann könnten wir noch einen Schlenker nach Süden fahren, bei meinen Eltern vorbei, kurz stoppen oder. Und das ist aber alles noch sehr, sehr vage und sehr fließend. Mhm. Naja, das wird sich schon ergeben. Ja, es ist ja auch noch Zeit bis hin. Mhm. Ja, ich war gerade erst im Urlaub. Also bei mir stehen im Moment sogar mal nicht gerade Urlaubsplanungen an, weil ich bin gerade von Rügen zurückgekommen. Das heißt, ja, genau, wie war es denn? Gerade, war auch schon wieder 1,5 Wochen her und auch schon wieder voll integriert in im Arbeitsstress. Aber es war erholsam. Ich habe echt viel abschalten können, konnte wirklich mich wieder erden und das war schon sehr, sehr schön. Und ich hatte auch Glück mit dem Wetter. Es war bis auf 1,5 Tage, glaube ich, sehr, sehr schön. Ich habe dann auch vor Ort ein Fahrrad gemietet, bin damit über die Insel gefahren, habe auch Sehenswürdigkeiten angeschaut, wir waren ja schon öfters auf Rügen, wo wir früher immer vorbeigefahren sind oder wo wir vor der Tür standen und überlegt haben, ach, soll man das jetzt wirklich machen, jetzt wo so schön Wetter ist und man könnte doch und vielleicht doch eher das oder das machen. Also wo wir dann einfach verschoben haben, immer wieder vor uns hergeschoben haben. Und das habe ich dieses Mal einfach gemacht. Also ich war zum Beispiel im Schloss Granitz, wo ich immer wieder vorbeigefahren bin und gesagt habe, irgendwann möchte ich da mal rein. Da gibt es eine frei hängende Wendeltreppe aus Gusseisen mitten in einem Turm. Und da wollte ich schon längst mal rein, weil das eine besonders schöne Sehenswürdigkeit sein soll. Wobei ich ein bisschen unter Höhenangst leide und da mir nicht sicher war, ob ich das wuppen kann, ob ich da wirklich hochlaufen kann. Habe es dann aber geschafft und war ganz stolz dann auf mich. Und dann gibt es dort einen neuen Baumwipfelpfad, den es da, glaube ich, jetzt seit 4 Jahren gibt. Und den sieht man auch schon von Weitem. Und jedes Mal habe ich gesagt, nee, wir gehen da nicht hin. Das ist so ein Quatsch und das muss nicht sein. Jetzt habe ich mir den aber auch mal angeschaut. Bin dann allerdings darin bestätigt worden, dass ich es nicht nochmal sehen muss. Das ergibt für mich. Weil das sich mit deiner Höhenangst nicht vertrug? Oder? Nee, das jetzt nicht, aber wenn ich hier in die Berge auf dem Berg irgendwo hin hochgehe, hochwandere, dann bin ich ja auch über den Wipfeln der Bäume. Und es ergibt für mich keinen Sinn, da so eine 13 Millionen teure Anlage hinzubauen, um dann auf Höhe des Baumwipfels rumzulaufen mit gefühlt, keine Ahnung, 300 anderen Leuten gleichzeitig. Also das war so gar nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Ja, und was habe ich noch angeguckt? Ach so, du hattest doch, glaube ich, schon Ozeaneum empfohlen. Ja. Ach, ja, und ich muss dir leider sagen, das war ein Griff ins Klo. Echt? Oh nein, warum? Das war so gar nicht meins, ehrlich. Oh nein, wie schade. Also ich muss dazu allerdings sagen, ich bin auch nicht so der Museumsgänger. Und jetzt bin ich da reingegangen und habe gleich in der ersten Halle, war es glaube ich schon so ausgestopfte Tiere gesehen und sowas. Und da bin ich absolut nicht für zu haben. Also ich schaue mir gerne Natur an und Tiere in der Natur, aber so ausgestopft in irgendwelchen Vitrinen, in einem völlig dunklen Raum, wo nur diese Vitrinen angestrahlt waren. Also nee, das war so absolut nicht meins. Aber das sind ja nur die paar, also da gibt es ja noch die ganzen Aquarien mit den lebenden Fischen. Ja, aber die Aquarien, muss ich jetzt auch sagen, gut, das eine mit diesen 16.000 oder wie viel Liter sind da drin, also das war schon beeindruckend. Aber da kann ich auch in SeaWorld gehen und das ist noch ein bisschen ausgeweiteter und hat mehr Auswahl und ist doch ein bisschen besser und ist genauso teuer. Also die 17 Euro, muss ich ehrlich sagen, oh Hauer, die haben mir wehgetan. Die haben mir vorher wehgetan und die haben mir auch hinterher wehgetan. Und da wollten sie noch 1 Euro extra, wenn man fotografiert, aber die Fotos, die man da macht. Ja, da habe ich auch gedacht, die Spinne, als ich das ist. Also das war vor allem, du darfst die Fotos dann auch nicht für die Homepage verwenden, für den Blog darfst du dann auch nicht. Also dann frage ich mich, warum ich dann überhaupt irgendeine Schutzgebühr oder sonst was bezahle. Also nee, gar nicht, überhaupt nicht. Und ja, die ersten zwei Hallen war ich durch und da habe ich gedacht, also wenn jetzt nicht noch der große Aha-Effekt kommt, dann weiß ich auch nicht. Und in dem Moment bin ich gerade an einem Mann vorbeigelaufen, der da auf so einer Couch saß. Und der hat in dem Moment gesagt, also wenn das jetzt alles war und da nicht noch irgendwas kommt, dann ist das aber rausgeschmissenes Geld. Und ich dachte, hat der jetzt meine Gedanken. War die Geschwister im Geiste? Ja, genau. Hat der meine Gedanken gelesen? Ja, und das ging halt so irgendwie weiter. Da ist ein Gehege, wo Pinguine sind. Und da war gerade eine Fütterung. Und da habe ich mich riesig gefreut. Na, wenigstens ein bisschen Action, kann man gucken. Ja, super. Das sind vielleicht 3 Meter höchstens, wo Menschen stehen können und bei der Fütterung zuschauen können. Und da kannst du wirklich in jedem Zoo in München oder in Hamburg oder sonst wo hast du wirklich mehr Platz für Zuschauer, die dann dabei zuschauen können, wie die Tiere gefüttert werden. Und das waren gerade mal, also höchstens 3 Meter. Also ich weiß nicht, wie viele Leute da Platz hatten, vielleicht 12 Leute oder so in dem Moment. Und die anderen haben sich dann gedrängelt und nee, es war wirklich nicht mein Ding. Und dann die, ach, das ist ja schade. Die letzte Halle, du warst ja auch da, du warst ja begeistert, die letzte Halle mit diesen riesigen Walen, mit dem, was waren das? Grauwalen, was waren das für Wale? Da waren so ungefähr 10 Wale waren da drin, als ich damals da war. Ach, waren das noch so alle, viele? Alle möglichen Größen. Ja, wahrscheinlich, also irgendwelche, also wenig, jedenfalls den größten Wal, der hängt ja da aus und so. Das fand ich dann schon beeindruckend, da konnte ich mich auch gut hineinversetzen. Und da kann man dann, unten liegen, auf so Liegen sich hinlegen und dann wird ein Vortrag gestartet, wo so diese einzelnen Tiere angeleuchtet werden und wo dann über die Tiere etwas erzählt wird. Das fand ich dann auch sehr interessant. Dann wird so ein bisschen düstere Stimmung erzeugt, so von wegen, sie sind vom Aussterben bedroht und so. Und zum Abschluss kommt dann noch, und wenn Sie jetzt beitreten wollen, Greenpeace beitreten wollen, dann füllen Sie bitte das Formular aus und unterstützen Sie uns und blau und blub. Es war dann so eine Art Werbekampagne für Greenpeace. Und dann ist das Licht wieder angegangen und man ist aus der Halle raus. Und dann dachte ich mir, nach 1,5 Stunden oder keine Ahnung, vielleicht waren es auch schon 2 Stunden, so mal sehen, was jetzt noch kommt. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, ich bin schon am Ausgang. Dann kam der Ausgang, ja. Bin rausgekommen und was war? Dann standen ungefähr 5 Leute von Greenpeace und haben dich abgepasst, um einen Vertrag mit dir aufzusetzen. Auch das noch. Ach Mensch, das ist ja aber ärgerlich. Auch schade, dass dir das nicht gefallen hat. Nee, also wirklich, war nicht meins, war absolut nicht meins. Es war auch so, keine Ahnung, so kalt und so kalt eingerichtet und es war natürlich auch viel los, klar. Ich kam teilweise gar nicht ran bis vorne. Ich habe natürlich auch den Kindern Vortritt gelassen. Es war klar, dass ich nicht mich vorne hinstelle und die Seepferdchen anschaue, wenn um mich herum 30 Kinder sind, die da auch gerade hinwollen. Na klar, gerade dann, die können sich so schlecht mit leichter zur Seite schubsen als Erwachsene. Ach, so einer bist du. Entschuldigung, eigentlich nicht, aber das lag mir jetzt gerade auf der Zunge. Ich habe 17 Euro bezahlt, was hast du bezahlt, du Knips? Genau, richtig. Ach je, nee, es war halt dann und auch dementsprechend laut natürlich, das Geschrei und alles und ja, weiß auch nicht. Und da war da so ein Film, wo die Unterwasserwelt in keine Ahnung wie viel Kilometer Tiefe gezeigt wurde. Und also jeder Podcast ist 100-fach besser als diese Audiospur, die da lief. Das war wirklich, und jetzt schwimmt gerade dieser bla bla bla vorbei und den lateinischen Namen noch dazu. Und dann, und jetzt kommt hier der vorbei. Und so ging das die ganze Zeit. Und ich habe da gesessen und nicht interessant, nicht unterhaltsam. Schade. Nee. Schade. Aber das finde ich sehr spannend gerade, weil ich habe immer gedacht, wenn ich solche schlecht produzierten Audiospuren höre, habe ich gedacht, das ist eine Berufskrankheit, weil ich jetzt halt irgendwie so radiomäßig unterwegs bin, dass mir das nur auffällt. Aber ja, klar, natürlich jeder, der sich mit Podcast-Produktion auskennt, der denkt natürlich auch drüber nach, wie kann ich meine Inhalte möglichst spannend präsentieren, und dann fällt einem sowas natürlich auch auf, ja klar. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe ja nicht den Anspruch, perfekt zu sein, also das ist ja immer noch ein Hobbyprojekt und da muss ich nicht super Leistung bringen. Aber du willst auch gleichzeitig niemanden langweilen und versuchst und machst dir ja schon Gedanken darum, wie du dann die Geschichten erzählst, die du erzählst. Ja, das schon. Also jetzt über meine, ich habe jetzt auch über meinen Rügenurlaub gesprochen und da war ich anscheinend tiefenentspannt. Ich habe die beiden Aufnahmen im Hotelzimmer gemacht und ich habe mir das hinterher angehört und habe gesagt, schnarch, oh Gott, bist du langweilig gewesen. Hast du das langweilig erzählt? Also da war ich jetzt auch nicht so begeistert, aber du zahlst bei mir auch keine 17 Euro, also tut mir leid. Dann darfst du dich auch nicht beschweren. Nee, das also ist das, so, das ist so. Das war nicht unbedingt meins. Ich bin mehr der ich glaube, mehr der Draußentyp. Und ja, gut. Ja, gut, der Baumwipfelfahrt war ja auch nicht meins. Also, naja, es kann nur besser werden. Trotzdem, es war schön, es war erholsam und ich zehre jetzt davon. Das passt schon alles. Ja, sehr gut. Dann hat es ja seinen Zweck erfüllt. Das war ja genau das, was du genau brauchst. Das, ja. Ja, ich habe ja ganz, ganz ähnliches Ergebnis bei meinem Campingurlaub. Das ist jetzt zwar auch schon ziemlich genau 4 Wochen her, gefühlt. Da war ja mein Ansatz auch so, ich fahre da hin und tue nichts. Und genau das habe ich gemacht. Das war so fantastisch. Ich möchte das nur mal zusammenfassen. Du warst bei Kiel wieder irgendwo unterwegs, gell? Genau, ja, das war diese Geschichte, also zwischen Kiel und Eckernförde, was wir letztes Mal sozusagen im Vorfeld besprochen hatten. Das hat für mich hervorragend funktioniert. Ich habe mich wirklich zwischen Bett, Liegestuhl und Hundestrand bewegt. War natürlich zwischendurch auch mal einkaufen oder mal irgendwo, ich war auch einen Tag, bin ich dann essen gegangen. So eine Geschichten auch, ja sicher. Aber das war halt wirklich das auf das Nötigste reduziert, so an Bewegung. Und es war ja genau das, was ich vorhatte, wirklich tiefenentspannt, möglichst da rauskommen und ganz viel Kraft sammeln, weil ich schon wusste, dass jetzt dann die Zeit bis zum nächsten Urlaub extrem stressig wird. Und das hat super geklappt. Das war fantastisch. Ja, ich habe gerade Bilder im Kopf. Du hast da welche auf Twitter gepostet, wo auch dein Hund sehr entspannt in der Sonne lag. Also ihr seid da wohl gleich Meinung gewesen. Absolut. Wir hatten natürlich auch also sehr, sehr durchmischtes Wetter. Mhm. Es gab, also ich würde sagen, 4 Tage von den 8, wo es richtig schön sonnig war, wo die Sonne richtig brannte. Und 2 Tage, 1,5 Tage, wo es ein bisschen bewölkt war, und 2 Tage Regenwetter. Und das war dann am Ende eine ganz okaye Mischung. Also so natürlich war der erste Tag, der war natürlich gleich Regenwetter. Mhm. Die Ankunft, und das ist halt, das habe ich gemerkt, ein Camper aufbauen im Regen ist sowieso schon doof. Und wenn du dann auch noch alleine bist und irgendwie die Augen überall haben musst, dann wird es auch nicht besser dadurch. Und jetzt hatte ich dann auch irgendwie kaum Platz da zu rangieren und ich war sowieso schon viel später dran, als ich eigentlich wollte, denn mir war ja auch meine Brille kaputt gegangen. Ach ja, stimmt. Aber das hatte ich ja auch erzählt. Und ich wollte unbedingt auch noch an dem Tag der Ankunft zum Optiker, damit ich das dann auch, damit ich dann schnell einen Ersatz bekomme, weil ich ja die ganze Zeit nur mit Sonnenbrille rumrennen konnte. Mhm. Und dann war ich so brastig und habe gesagt, ja, komm, dann hänge ich das Ding jetzt ab und dann schiebe ich den da rein, das wird schon irgendwie gehen. Und dann habe ich so ein bisschen so eine Bodenwelle unterschätzt. Mhm. Und dann nahm dieser Camper, dieser Anhänger nahm Fahrt auf. Ich rutschte dann so 3 Meter auf dem Hosenboden am Griff hängend unter dem Ding her. Und das wäre noch nicht das Schlimmste gewesen, aber da war halt dann, da ist halt dieser Stellplatz und dahinter ist so ein kleiner Absatz, so 20, 30 Zentimeter runter. Dann nochmal 3 Meter Platz und dann kommt halt echt die Böschung zur Strandpromenade. So 5 bis 6 Meter ging es da runter. Ich habe das Ding echt schon unten liegen sehen und bin dann, also konnte mich dann schnell noch aufraffen und die Bremse ziehen, so im buchstäblich letzten Moment. Also da fehlten bis zu dieser Kante von diesem Absatz fehlten so 1,5 Meter. Und dann stand ich da und habe gesagt, okay, du kannst jetzt die Bremse nicht lösen, dann fängt er wieder an zu rollen, das kriegst du ja nicht gehalten. Natürlich hätte ich das wissen können, weil es irgendwie 800 Kilo Wohnwagen, wie soll ich die denn festhalten können? Mhm. Und dann bin ich halt vorne zum Platzwart, der dann sagte, ja, wir haben uns sowieso schon gedacht, dass du langsam mal Hilfe brauchst und ich wollte sowieso auch wegen Strom mal gucken, wir sind gleich da. Und kamen sie dann zu zweit und der erste Satz war, oh, da hat die Bremse ja zum Glück gehalten, was? Naja, und dann haben wir den aber zu dritt dann da problemlos hinrangieren können, wie ich das haben wollte. Habe ich das in Ruhe aufgebaut, alles. Bin zum Optiker gefahren und habe dann danach den Rest erledigt und dann war es auch gut. Danach habe ich mich dann auch entspannen können. Mhm. Aber das war Abenteuer, meine Liebe. Also das war, möchte ich nicht nochmal haben, so in der Form. Ja, vor allem, wenn der mal rollt, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Handbremse dann auch nicht mehr viel nützt, oder? Wenn das ja, du, also das merkt man ja schon daran, ne? Also hast ja diese Bremse und die ziehst du dann und dann stand auf einmal der Hebel so senkrecht. Und ich habe gedacht, mein Gott, das hätte jetzt auch gut sein können, dass das Bremsseil reißt oder irgendein. Also ich wollte da auch nicht länger drüber nachdenken. Und habe dann auch beschlossen, ich erzähle meiner Frau erstmal nichts davon. Die war ja in New York mit ihrem Ausbildungskurs auf Klassenfahrt. Und das habe ich dann so irgendwann, als sie wieder da war, so ein paar Tage später, habe ich das so fallen lassen, weil das halt, ich habe gedacht, so, jetzt habe ich es im Podcast erzählt und dann ist es ja auch irgendwie doof, wenn ich es ihr nicht erzähle. Und da sagt sie, hättest du es mal besser einfach für dich behalten. Hättest auch nicht nach Hause kommen brauchen, wenn das Ding die Böschung runtergefahren wäre. Hört sie deinen Podcast nicht? Ja, sie hört ihn sehr, sehr, sehr unregelmäßig. Ah, okay. Also wenn sie, hat jetzt zwar eine Podcast-App auf dem Handy, lädt da aber so gut wie nie was runter, außer den Einschlafen-Podcast, den sie sehr regelmäßig benutzt, oder halt dann wirklich mal ganz gezielt so einzelne Folgen. Das schon, aber normalerweise nicht, weil sie sich halt auch sagt, ich habe den Kerl die ganze Zeit um mich, der labert mich sowieso die ganze Zeit voll, dann muss ich das nicht auch noch aus der Konserve haben. Bei uns ist es genau andersrum. Mein Herzallerliebster kriegt so wenig von mir mit, der ist froh, wenn er über Podcast informiert wird. Das hat meine Mutter neulich gesagt. Die sagt auch, du meldest dich so selten, wenn ich wissen will, wie es euch geht, dann höre ich deinen Podcast. Ich sage, bitte, was machst du, wieso rufst du denn nicht an? Jo, du könntest mich ja auch mal anrufen. So, ja, gut. Dann vielen Dank für das Gespräch. So, könntest du wenigstens mal einen Kommentar schreiben oder so. Stimmt, genau. Unglaublich, die bucklige Verwandtschaft. Ja, sehr schön. Aber ich hatte Glück in der Zeit, dass ich nicht auf einer Badewiese lag, die mir nicht gehört. Sensationelle Übergänge. Goldene Überladungsbrücke. Ja, wunderbar. Du hast da einen fantastischen Link geteilt. Aus Ortwang im Allgäu. Was war da denn los? Ja, Ortwang im Allgäu liegt an einem Baggersee. Und dort an diesem Baggersee legen sich halt auch gerne mal die Leute hin, um sich dort zu sonnen und im See schwimmen zu gehen. Das Problem ist, dass die Badewiese, die sich dort befindet, nicht besonders schön ist und sehr schmal. Und deswegen weichen die Leute immer auf die benachbarte Wiese aus, die aber keine normale Wiese ist, sondern ein Feld, wo eben Kühe grasen sollen normalerweise, beziehungsweise wo auch gemäht wird und das Gras dann eben zu Heu weiterverarbeitet wird. So, und der Landwirt, der dort eben dieses Stück Land gepachtet hat, dem gefällt das nicht, denn es wird viel Unrat dort verbreitet. Also die Leute lassen Glas liegen, die lassen irgendwelche Kippen liegen, Flaschen, kaputte Luftmatratzen. Also es wird einfach alles vermüllt. Dort sind dann natürlich auch keine Mülltonnen aufgestellt oder irgend sowas und dann muss er sein Feld immer selber freiräumen. Und das hat ihm nicht gefallen. Er ist dann also hingegangen zu den Leuten und hat gesagt, ja, bitte lasst das und geht bitte auf die Nachbarwiese. Dort dürft ihr euch hinlegen, aber eben nicht auf mein Feld. Und ist dabei teilweise auch angepöbelt worden. Also die Leute waren nicht sehr einsichtig. Und da hat er dann irgendwann mal gesagt, nee, also jetzt ziehe ich mal andere Seiten auf, hat seinen Güllewagen geholt und ist mal kurz über die Wiese gefahren und hat seine Gülle dort verbreitet auf dem Feld. Dass dann natürlich auch ein paar Spritzer etwas weiter gespritzt sind und auch diverse badende Gäste dort getroffen haben, liegt vielleicht in der Natur der Technik, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben die sich dann natürlich tierisch drüber aufgeregt, was natürlich auch verständlich ist. Aber ja, die Aktion selber finde ich schon mal sehr schön, muss ich sagen. Ja, also das ist, muss man wirklich sagen, also ich kann ihn einerseits verstehen, dass er da keinen Bock mehr drauf hatte und dass er sich dann nicht anders zu helfen wusste. Und natürlich hat er alles recht, er will jetzt sein Feld zu güllen, wann er will. Aber ich könnte mir das auch, also wenn ich jetzt quasi außerhalb des Feldes läge und dann würde ich irgendwie Gülle abbekommen, das würde ich auch schon echt doof finden, trotz allem. Das ist richtig, ja. Also wenn das wirklich rübergespritzt hat, dann würde ich dann auch Mordio schreien. Allerdings würde ich, wenn ich daneben liege, auch den Geruch nicht sehr angenehm finden. Ja, Das unabhängig davon, ja genau, richtig. Also ich hätte dann sowieso keinen Badespaß genau, mehr. Genau, dann hätte ich sowieso das, ist auch mal völlig das klar. Feld geräumt. Klar, logisch. Und der Bürgermeister, der versucht nun eine gemeinsame Lösung zu finden, dass man da vielleicht irgendwas machen kann. Denn der Bauer ist ja nicht der Besitzer des Grundstücks, sondern der Pächter. Und nun hofft er natürlich, dass er mit dem Besitzer vielleicht ins Gespräch kommt und dass man da was machen könnte und das Ganze vielleicht als Sonnenwiese eben ausweiten könnte. Wie das weitergeht, bin ich mal ziemlich gespannt. Aber wie gesagt, meine Sympathie ist schon so ein bisschen bei den Bauern, weil ich kann mir schon vorstellen, ja, auf jeden Fall. Das ist nicht lustig, in seinem Feld irgendwelche, keine Ahnung, Bierdeckel zu finden oder sowas. Oder wenn die Kühe dann dort grasen und das fressen, kann nicht gesund sein. Und er hat behauptet, nee, er musste auch schon Tiere deswegen schlachten. Dann geht es natürlich auch ums Wohl der Tiere. Gell? Also das darf dann natürlich nicht sein. Also das ist ja, jetzt ist ja demnächst wieder Wacken Open Air. Und da ist es eben auch immer ein Riesenthema mit dem Müll. Natürlich, also die Campingplätze sind ja auf Flächen, die inzwischen den Wacken-Organisatoren gehören, und die verpachten die weiter an Landwirte, die da entweder Heu produzieren können oder eben ihre Kühe grasen lassen können. Und für die ist es natürlich auch extrem wichtig, egal in welcher Nutzung, ob du jetzt Heu machst oder ob du Kühe da grasen lässt, da darf natürlich überhaupt kein Fremdkörper mehr drin sein, weil diese Tiere sich da natürlich verletzen können. In Wacken ist es halt so, dass da wirklich alles liegen bleibt, von der Zigarettenkippe bis zum Wohnwagen buchstäblich. Und natürlich auch eine ganze Menge Kronkorken und so weiter und Glasscherben und so. Und da kommt echt da gehen sie mehrfach durch. Erstmal mit Leuten, die sich da freiwillig melden. Da kann jeder anheuern und kann da so auf 450-Euro Basis dann Müll sammeln. Oder ich glaube, kriegen die irgendwie 9 € die Stunde oder so. Und wenn das Gröbste weg ist, dann kommt eine Spezialfirma, die keine Ahnung, woher die ihre Leute kriegen. Auf jeden Fall gehen die wirklich Grashalm für Grashalm durch und sammeln jeden einzelnen scheiß Kronkorken auf, der da irgendwo übersehen wurde. Jede Glasscherbe verschwindet da. Das kostet ein Schweinegeld, aber die Gesundheit der Tiere geht da natürlich vor. Und da kann ich den Bauern absolut verstehen. Ja. Denn das ist einfach mal Kacke, seinen Müll überall rumliegen zu lassen. Und selbst wenn man keinen Müll liegen lässt, dann ist ja schon doof, auf so einer Wiese, die Heu produzieren soll, sich dann hinzulegen, weil man das Gras ja runterdrückt. Genau. Das bringt den Bauern ja dann auch einen Schaden. Also es ist, hilft nichts. Aber andererseits, ich als Besitzer so einer Wiese würde dann auch sagen, ja, liebe Gemeinde, wenn ihr das pachten wollt, bitte gerne, aber der Pachtpreis ist halt um 20% höher. Also ich glaube nicht, dass die da so ohne weiteres ins Gespräch kommen werden. Ja, bin gespannt. Denn umsonst würde er denen das ja nicht abtreten. Das wäre ja Quatsch. Ich habe mal eine ähnliche Geschichte erzählt, die ich genauso lustig fand, aber das ist jetzt bestimmt schon 20 Jahre her. Das war dann am Alpsee, hat sich das abgespielt. Alpsee ist auch eine sehr beliebte Gegend, wo man auch wunderbar sich sonnen kann und in den See hüpfen kann. Damals war aber das Problem, dass es zu wenig Parkplätze gab. Und da ist dann auch eine 60er-Zone eingerichtet worden, dass man da langsamer fährt und so, weil das wirklich im Sommer da sehr, sehr voll war. Und so voll, dass manche eben keinen Parkplatz gefunden haben. Und da war einer drunter, der hat sich dann erdreistet, mit seinem PKW auf eine Wiese zu fahren und seinen PKW mitten in der Wiese abzustellen. Und da ist der Bauer mit einem Traktor und einem Anhänger hingefahren, hat den Anhänger vor das Auto gestellt, mit ungefähr 10 cm Abstand, und seinen Trecker hat er hinter das Auto gestellt und hat den komplett eingeparkt. Sensationell. Ich habe Tränen gelacht, weil ich mir dachte, du musst dir jetzt mal vorstellen, wie dieser Mann jetzt zu dem Bauern geht und dort einen Kniefall macht und ihn darum bittet, doch sein Auto wieder freizugeben. Sensationell. Das fand ich dann auch eine sehr, also Bauernschleue, also eine sehr schöne Sache. Ja, natürlich. Ja, und was hast du vom Fahrradschlauchautomat zu berichten, sag mal? Da hat uns Jess Einohrkater angetwittert und hat uns ein Foto geschickt von einem Fahrradschlauchautomat, wo man also kleine Ersatzteile für sein Fahrrad bekommen kann. Das kannst du, wie ein Zigarettenautomat im Prinzip, musst also 7,50 € einwerfen und dann gibt es da verschiedene Fahrradschläuche, die man sich dann passend für sein Rad da rauslassen kann. Finde ich total großartig. Ja, sowas habe ich in München auch schon mal gesehen und konnte damit nicht viel anfangen und habe jetzt nicht so ganz verstanden, welchen Sinn das ergibt, weil Fahrradläden gibt es ja überall, aber klar, die haben auch nicht immer offen. Also von dem her eine coole Sache. Ja, ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder dran. Genau. Cool. Ja, dann haben wir noch einen regen Twitter-Austausch gehabt mit Finariel, der innerhalb von 2 Tagen alle damals noch 36 Folgen Nord-Süd-Gefälle durchgehört hat. Absoluter Rekord. Und er hat da in seinem eigenen Podcast auch nochmal so ein bisschen eine Zusammenfassung gegeben und da bin ich ja glatt rot geworden. Ich weiß nicht, hast du es angehört? Ich hab's gehört. Also das ist ja so eine Lobhudelei. Also vielen, vielen Dank für die ganzen vielen Komplimente, die du uns da gemacht hast. Das ist ja sehr toll. Aber wie hart muss man eigentlich sein, uns 2 Tage lang zu hören? Das ist ja unglaublich. Also ich würde das nicht. Ganz im Ernst. Das bei aller Liebe, nein, vielen Dank. Mir reicht einmal aufzeichnen und dann nochmal beim Schneiden nachhören. Das ist dann auch schon. Das mache ich dann wieder für 4 Wochen. Weißt du? Das nehme ich jetzt aber persönlich. Ach komm, du hörst es doch nur einmal bei der Aufzeichnung durch. Nein. Sonst hätte ich ja nicht gewusst, dass ich letztes Mal übersteuert war. Ach ja, ich habe mir das nochmal angehört und dann habe ich gedacht, oh verdammte Axt, das hört sich ja wirklich furchtbar an. Nee, ich höre uns auch nochmal komplett durch. Ich lasse dann zwar auch ein paar Tage vergehen, weil ich habe ja immer dieses Phänomen, dass ich nach der Aufnahme immer denke, oh, das war nicht gut, du hast dich verhaspelt, du hast einen Unsinn erzählt, oh nee, das war nicht gut. Deswegen brauche ich immer ein paar Tage, bis ich mich dann wieder beruhigt habe und dann höre ich es dann mit etwas Abstand an, doch. Aber dann reicht es auch wieder für 4 Wochen. Ja, klar, dann schon. Also lass mich nicht alleine. Nein. Also ich muss es jetzt nicht 2-3 Mal hören, also das muss dann nicht sein. Ja. Herrlich. Dann, ich habe eine Sache gefunden, über die ich mit dir sprechen wollte. Und zwar haben wir hier in Norddeutschland gibt es ja Deiche. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja. Und es hat sich in letzter Zeit so zu einem, ich will nicht sagen Brauch entwickelt, aber die Deiche hier an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste, die werden jetzt reihum so ein bisschen verstärkt, werden angepasst. Klimawandel ist ja ein Thema, der Meeresspiegel steigt und da werden die Deiche also flott gemacht dafür, dass sie auch noch in 100 Jahren das Wasser abhalten können. Und vor allen Dingen werden die jetzt so gebaut, dass man dann, wenn der Meeresspiegel noch stärker ansteigt, einfach nur oben ein bisschen was draufsetzen muss und dann hält er noch mal ein bisschen länger. Mhm. Und das ist jetzt also passiert hier auf Nordstrand der Halbinsel, hier bei mir um die Ecke. Die haben einen neuen Superdeich bekommen und das Ding ist gerade 4 Wochen eingeweiht gewesen. Da haben sie den ganzen Mist wieder aufgerissen. Und das Ding wird wieder zur Baustelle, weil nämlich ziemlich viele dicke Steine mit drin waren. Okay. Und das ist ein Problem, das darf nicht sein. Ein Deich braucht Rasen obendrauf und da müssen dann Schafe drauf weiden, die den Boden verdichten mit ihrem Hufgetrampel. Und Steine sind da ganz schlecht und die machen den Deich instabil. Und da gibt es einen Zeitungsartikel drüber, denn jetzt gibt es natürlich Streit zwischen der Behörde, die das Ganze in Auftrag gegeben hat, und der Baufirma und auf Platz 3 sozusagen der Deichgraf, der Zuständige für die Deichsicherheit auf Nordstrand. Und die streiten sich jetzt darum, wer denn da nun schuld ist und wer die Kosten vor allem tragen muss. Das betrifft den Deichgrafen jetzt weniger, weil der ist halt einfach nur für die Unterhaltung zuständig des Deiches und für die Sicherheit. Aber der ist der größte Kritiker. Und das fand ich ganz, ganz witzig in dem Artikel, dass er gesagt hat, das wäre früher nicht passiert, dass da Steine verbaut worden wären. Und 3 Sätze weiter bestätigt er dann selber, dass das Material auch aus dem alten Deich stammt. Es ist wohl so, dass im Deichkern unten, da dürfen durchaus Steine drin sein, aber so nah an der Oberfläche, wie sie jetzt halt da gelandet sind, da haben die halt nichts verloren. Und was man jetzt gemacht hat, ist, die haben einfach im Prinzip einen umgebauten Kartoffelernter genommen und sind da durchgefahren, weil die Steine wohl ungefähr Form und Größe von Kartoffeln haben. Und dann konnten sie die so aus dem Boden raus sammeln. Sie gehen aber davon aus, dass weiter unten in der tieferen Schicht vielleicht noch welche drin sein könnten und dass die eben wie auf dem Kartoffelacker auch dann langsam nach oben wachsen könnten. Das sagt der Deichgraf. Die Behörde sagt, nee, stimmt nicht, weil da so wenig Bewegung ist in dem Deich, weil der ja nicht umgeflücht wird, dass da keine Gefahr besteht. Man weiß es nicht. Mhm. Aber das finde ich sehr, sehr spannend, denn es ist auch noch gar nicht klar, was der Spaß dann kostet. Ja, vor allem, als du das jetzt gerade beschrieben hast, habe ich riesige Steine gesehen, also nur so kartoffelgroße. Das wundert mich, dass die schon so viel Ärger machen können. Na, weil der Deich, der ist dann, da ist halt das Erdreich ist dann nicht homogen genug. Da ist dann eine Möglichkeit, wenn das Wasser dagegen schlägt, dass dann eben Bewegung reinkommt, ne? Dass sich da, ja genau, richtig. Und dann wird er instabil und im schlimmsten Falle bricht er dann und dann hat sich das mit Nordstrand. Dann läuft das Ding voll wie eine Badewanne. Mir wundert das sowieso, dass solche Deiche, die ja eigentlich nur aus Sand bestehen, so gut halten. Wenn wir unsere Berge hier verdichten wollen und eben vor Murenabgänge und so sichern wollen, dann pflanzen wir Bäume. Und das hat mich sowieso immer fasziniert, dass auf so einem Deich keine Bäume stehen dürfen können, die das verhindern, dann das Abtragen. Aber ich nehme mal an, wegen dem Wind, oder? Weil Bäume bieten ja auch dann wieder eine Fläche für den Wind. Und würde dann wahrscheinlich Wind auch und auch Wellen natürlich, ne? Also wenn Wellen du auch, ja. Ne, das Wasser fließt ja, läuft ja dagegen und das läuft ja dann den Deich hoch und das kann man immer schön sehen, wenn so Sturmflutzeit ist, dann liegt irgendwo in der Mitte des Deiches liegen auf einmal irgendwelche so Stroh und so Grashalme und irgendwie Gerümpel und sowas. Das ist halt, da siehst du dann, bis wohin das Wasser gekommen ist. Und wenn da jetzt ein Baum steht, wo das Wasser gegenlaufen kann und Widerstand hat, dann hast du halt eine Hebelwirkung auf den Boden und dann lockerst du den Boden damit auf und das macht den Deich noch instabiler. Tatsächlich besteht er auch nicht nur aus Sand, sondern Sand ist im Kern, loses Erdreich ist im Kern, aber obendrauf die Deckschicht, das ist so ein halber Meter ungefähr, Kleiboden nennt man das hier. Das ist ein Boden mit einem sehr hohen Tongehalt, der also letztlich wasserdicht ist, wenn du so willst. Ja. Und da drin, da wird Rasen reingepflanzt, natürlich ist er nicht ganz wasserdicht, aber der hält das Wasser halt ganz gut weg. Und da ist dann Rasen drin und wie gesagt, die Deichschafe, die sind nicht zur Zierde da, sondern die halten einerseits die Grasnarbe kurz und andererseits trampeln die eben den Boden konstant immer fest. Und das hilft eben ganz enorm gegen die Sturmflut und hilft ganz stark für die Deichsicherheit. Ja, bin ich mal gespannt, was da, ja, wunderbar, ja, Bildungspodcast, aber finde ich interessant und bin gespannt, was daraus wird, ob die sich da noch einigen können und wer die Kosten übernimmt. Aber das ist der Hammer, oder? So ein Millionenprojekt und dann stellt sich hinterher raus, dass es wieder Mist war. Ja, vor allen Dingen, also ich meine, letztlich selbst wenn die Behörde nicht explizit sagt, achtet darauf, dass da keine Steine verbaut werden. Also ich weiß nicht, was das für eine Firma ist, die so einen Deich aufschüttet, aber die werden ja irgendwie Erfahrung damit haben. So, da wird ja irgendwie jemand auf die Idee gekommen sein zu sagen, Mensch, ja, hier sind zwar Steine drin, aber ja gut, steht nicht im Auftrag, dass die raus sollen, ja dann hau rein. Also das ist ist mir unverständlich, dass sowas passiert. Ja, das musste wieder gespart werden, dann haben sie wieder hochgerechnet und ausgerechnet, was das kostet, das zu entfernen und sauber zu machen oder keine Ahnung. Und dann wurde halt wieder gespart. Aber das wäre ja gespart an der Sicherheit. Muss es ja trotzdem raus, ja eben. Also, sondern es geht also um 700 Meter Deich, die da nochmal aufgerissen werden mussten. Und das Ganze muss bis zum Herbst erledigt sein. Also ich glaube, die Steine sind jetzt auch soweit rausgesammelt, wenn ich es richtig verstanden habe. Der Artikel ist auch schon ein paar Tage alt. Und dann muss jetzt das Gras halt noch anwachsen. Und da hat es jetzt noch so ungefähr 3 Monate Zeit, dass das Gras da eine gewisse Stabilität hat und dann muss der Deich ab Oktober muss der dann auch halten, bitteschön. Weil dann die Stürme kommen oder was, die Herbststürme. Genau, dann ist Sturmflutsaison, so kannst du sagen, ab Mitte Oktober ist eigentlich die Zeit, wo es dann so langsam losgeht, da wird es dann hier deutlich windiger, das Wasser läuft dann höher auf, auch durch Dings mit dem Mond und Ebbe und Flut und Spring, Dings, wie heißt das denn wieder? Ach, wurscht. So genau weiß ich es dann auch wieder nicht. Auf jeden Fall ist es dann so, dass die Chance für Spring- und Sturmfluten deutlich höher ist. Und das Ganze reicht dann bis in den April hinein. Und so lange muss das Ding dann mindestens halten. Naja, okay. Ja. Ich habe gerade wieder so ein Bild. Also bei mir läuft gerade wieder innerlich so ein Film ab, wie das jetzt da aussieht. Und erzähl mal. Nee, wie so ein Deich aufgebaut ist, wie das da drin aussieht, wie die Steine jetzt da drin liegen und wie man die jetzt wieder rauskriegt. Also ich sehe das noch nicht, dass das so eine einfache Sache ist. Aber wenn du sagst, die sind schon gerade dabei und es funktioniert auch, dann wird das schon so sein. Aber ich stelle mir das ehrlich gesagt, also, wenn das da verdichtet wurde und da Maschinen das alles in die richtige Position gebracht haben und verdichtet haben, dann kann doch das jetzt nicht keine Kleinigkeit sein. Na, also es, in dem Zeitungsartikel sieht man das so ein bisschen. Mhm. Da fährt also so ein Traktor mit so einem Kartoffelernter, der fährt da über den Deich. Das ist nicht so und, banal, so einfach, aber ich weiß es nicht. Ja, richtig. Ich war da auch sehr, sehr überrascht, wie einfach das eventuell sein kann. Ja. Warte da irgendwie auf den Haken, aber vielleicht kommt er noch und du kannst es das nächste Mal erzählen. Mal sehen, ja genau, richtig. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema. Auch dienstlich interessiert mich das natürlich sehr. Wahnsinn. Gefunden haben sie das ja zum Glück nur durch Zufall. Ne? Ach was. Was so Zufälle also alles bringen, gell? Zum Beispiel auch noch einen. Zum Beispiel diese andere Geschichte. Das war, warte mal, das war im Kreis Segeberg, glaube ich. Mhm. Nee, in Ratzeburg, genau. Polizeidirektion Ratzeburg. Die waren auf der Suche nach einem Honigdieb. Da ist jemand angezeigt worden, weil er angeblich 3 bis 5 Bienenkörbe geklaut haben soll. Mhm. Und der Typ war auch einschlägig bekannt bei der Polizei. Haben sie gedacht, na, da fahren wir mal vorbei und gucken uns mal bei dem um. Haben auch tatsächlich diese Bienenkörbe gefunden. Und dann aber auch noch was, das sie ein wenig überrascht hat. Ein Waffenlager und diverse Chemikalien. Also der Typ hat wohl irgendwelche Waffen gesammelt aus einer Leidenschaft heraus und hat eben auch Chemikalien dabei, wo sich damals ein Polizeisprecher nicht so ganz sicher war. Also er sagt, die sind grundsätzlich so einzeln legal im Baumarkt zu kaufen. Mhm. Weil man die vielleicht in der Landwirtschaft oder sowas einsetzen kann. Man kann die natürlich auch ein bisschen in einem unterschiedlichen Mischungsverhältnis zusammenmischen und dann wird's brisant, weil dann etwas Explosives dabei rauskommen kann. Okay. Und da waren sie sehr, sehr vorsichtig und haben also tatsächlich auch einen ganzen Tag gebraucht, um das Zeug auszuräumen, um dann auch klarzukriegen, was von den Waffen ist legal, was darf der haben, was ist möglicherweise so importiert, dass es in Deutschland dann wieder nicht legal ist. Das war nicht sofort klar. Und ich habe da aber auch ehrlich gesagt keine weitere Nachberichterstattung mehr gehört, wie das Ganze ausgegangen ist. Da werde ich nochmal mich umtun und wenn es da was gibt, dann lege ich das mit in die Shownotes. Würde mich nämlich auch noch interessieren. Aber der muss sich sehr sicher gewesen sein. Also ich begehe doch nicht so ein Delikt wie 3 Honigwaben da klauen, 3 Honigdinger, also so Bienenkörbe. Und habe zu Hause ein Waffenlager und ein Chemielager, wo ich vielleicht irgendwas Explosives herstelle. Also der muss sich wirklich sehr sicher gewesen sein. Das denke ich auch. Also die Polizisten sagten auch, dass der ansonsten total unauffällig war. Mhm. Also dass es auch überhaupt keinen Grund gab, da irgendwie jetzt misstrauisch zu werden oder sowas. Also das ist jetzt auch nicht, also der ist nicht bekannt dafür, dass er jetzt irgendwie, gibt ja gerade so akut die Angst vor Reichsbürgern, die so ein bisschen in der Vergangenheit ja gefährlich waren für Polizisten. Mhm. So einer ist das wohl nicht. Also der scheint einfach ein Waffensammler zu sein. Der lebt da alleine und hat da irgendwie, das scheint so sein Hobby zu sein, sich mit Waffen zu beschäftigen, ohne dass der jetzt vielleicht unbedingt irgendwie was vorhatte damit, dass der irgendwie was veranstalten wollte. Aber sie haben halt gesagt, das weiß man halt ja auch nicht, denn du kannst so jemandem ja auch immer nur bis kurz vor die Stirn gucken. Ja, klar. Das scheint aber ganz schön üblich zu sein bei euch da oben. Ich erinnere mich da an diesen Panzerarsenal da oben in der Kieler Förde. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, genau. Ja, na klar. Also das war ja auch ein Riesending. Ja. Und bei dem wusste das ja eigentlich auch jeder. Also das war ja, stimmt, der war ja im Ort dafür bekannt, dass er halt so ein Waffennah ist und so Weltkriegsdevotionalien gerne sammelt. Und er hat ja irgendwie auch schon mal mit dem Panzer irgendwie Schnee geräumt im Dorf, weil der Räumdienst nicht mehr durchkam. Und ist aber dann auch mehr oder weniger im Sande verlaufen. Stimmt, das war alles öffentlich. Aber der in Ratzeburg hatte das wahrscheinlich eher im Geheimen, ohne damit hausieren zu gehen. Richtig, genau. Stell mal vor, so ein Haus brennt mal ab oder so. Und dann müssen, Feuerwehr muss da rein und muss das löschen. Und da sind Chemikalien drin, die plötzlich explodieren. Oh, hauer. Ja, oder auch Munition möglicherweise. Ne? Das kannst du ja auch noch haben. Also das ist alles nicht so ohne. Apropos Feuerwehr. Oha. Ja, oh, oh. Lerne. Ich bin nicht schlecht. Respekt an der Stelle. Wir haben ja in Folge 35 darüber gesprochen, dass jemand in Tetenbüll auf der Halbinsel Eiderstedt bei der Feuerwehr eingebrochen ist. Und der hat da 30.000 Euro an Ausrüstung rausgetragen. Also Schläuche und Anzüge und genau. Material und so weiter. Und den haben sie jetzt gefasst. Ach was. Schön. Und? Da kam jetzt vor kurzem die Meldung, das war Mitte März, dass dieser Einbruch passiert ist und dann haben sie, jetzt habe ich gar kein Datum, Ende Juni haben sie den dann erwischt und zwar waren es aufmerksame Bürger, die den entscheidenden Hinweis gegeben haben, dass nämlich feuerwehrtypische Gerätschaften auf eBay Kleinanzeigen angeboten worden sind. Das war dann aber ein Anfänger, oder? Ja, das denke ich aber auch. Also, und der kam auch irgendwie aus der Gegend, so, weißt du? Ach, und das tut weh. Ja. Weiß man Näheres, was das für ein Typ war? Also, war der, wie alt war der oder was? Weiß man irgendwas von ihm? Nö, das steht hier nicht. Nee. Ja. Ein 27-Jähriger. Ah. Und aus einem Dorf, das. Ja, also der wohnte in Lunden, das ist in Dithmarschen gar nicht weit weg von Tetenbüll. Und man sagt hier, dass da gibt es so einen Spruch, in Lunden, da gibt es mehr Diebe als Hunden. Mhm. So, das ist so, ja, das sogar die Sprüche sind schlecht. Der Spruch geht eigentlich auf platt und da macht es, so, da gibt okay, es dann Sinn. Okay. Aber das kann ich nur nicht. Okay, ja, genau. Ja, ich kann es auch einfach nicht. Das ist immer sehr lächerlich, wenn ich Plattdeutsch spreche. Er kann aber lustig werden. Ja, genau, richtig. Und es ist halt, also das ist ein Dorf, da haben sich einfach viele Menschen angesiedelt, die so, ja, wo, es klingt immer so doof, so sozial schwache. Mhm. Die sind ja nicht sozial schwach, sondern die sind halt einfach einkommensschwach. Mhm. Und das ist aber schon nicht erst ein neues Phänomen, sondern das geht schon über Jahrzehnte. Und da ist halt da blüht eben das Kleinkriminellentum. So, das gibt's immer mal wieder irgendwie so Geschichten, die wir dann halt so begleiten bei Prozessen oder sowas, wo dann auch irgendwelche Betrügereien oder sowas sind. Das ist relativ häufig, dass das da in Lunden passiert. Ja, und der kam nun auch daher und wie die Polizei hier schreibt, ist er auch hinreichend bekannt. Ja, und jetzt hat der junge Mann wahrscheinlich vermutet, einen riesen Deal zu machen da mit diesen teuren Geräten und ist dann doch aufgeflogen. Aber eBay-Kleinanzeigen, also nee. Ja, genau. Und dann haben sie natürlich dann aufgrund dieser Kleinanzeige, sind sie bei ihm vorbeigefahren, haben mal geguckt, was es da noch so gibt. Und da haben sie auch gleich bei ihm noch eine Hanfplantage mit 12 Pflanzen ausgehoben. Also, er hat einmal das volle Programm mitgenommen. Ist das jetzt traurig oder ist das jetzt lustig? Also, oh Gott. Ich bin unsicher. Ich bin absolut unsicher. Habt ihr noch, noch mehr solche kriminellen Sachen da bei euch oben? Also im Augenblick, in den letzten Tagen ist mir zumindest nichts untergekommen. Okay. Allerdings gibt es ein etwas skurriles Gerichtsverfahren aus dem Saarland, das an mir vorbeigeflogen ist. Okay. Hast du es mitbekommen? Ja, ist das die Explicit-Sache, wo wir jetzt den Explicit-Button setzen müssen? Hau weh. Dann erzähl mal. Also, das ist eigentlich auch was, das wir bei What's in Your Pants besprechen müssen. Also, es geht um einen 18-Jährigen aus dem Saarland. Oh, der hat sich einen schönen Abend machen wollen und hat sich mit einer 26-jährigen Prostituierten aus Rumänien eingelassen und hat also, wie der Trierische Volksfreund schreibt, 160 Euro bezahlt für eine Stunde volles Programm. Das ist nur dummerweise hat das nicht so ganz geklappt, denn der war nach 10 Minuten schon fertig mit dem vollen Programm und hat jetzt schon klar. Keine Ahnung. Nee, und also es war wohl so, dass ich mag ja in so einem Fall immer so Polizeiformulierungen, weißt du? Wenn du einen Exhibitionisten hast, dann steht in der Polizeipressemeldung in der Regel, er öffnete seinen Mantel und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. So. Und jetzt steht hier also drin in dem Artikel, dass die Frau ihn weniger als 10 Minuten lang manuell stimuliert hat. Und hierbei gegen seinen mehrfach geäußerten Willen vorzeitig zum Höhepunkt brachte. Also er muss offensichtlich gesagt haben, jetzt hör mal auf mit dem Mist. Jetzt führt hier alles zu nichts. Ich wollte eine Stunde und wir müssen mal eine kleine Pause einlegen. Und sie hat sich gedacht, naja, wenn wir schon mal so gut dabei sind. Ja, und jetzt hat er sie angezeigt, weil er natürlich auch vorab bezahlt hat. Ne? Keine Knete, keine Fete. Und jetzt musste sie, sagt sie, das hat er ja bekommen, was er wollte, und muss jetzt also nicht mehr weitermachen. Er sagt allerdings, ich habe für eine Stunde bezahlt und jetzt hat er sie wegen Täuschung angeklagt und jetzt steht dann hier als letzter Satz, die Personalien der Beteiligten wurden von der Polizei aufgenommen, eine rechtliche Würdigung durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wurde initiiert. Also das steht auch noch aus, wie es da jetzt ausgeht, aber ich finde das so großartig, allein auf die Idee zu kommen, zu sagen, ja gut, eine Stunde ist eine Stunde, und dann auch jemanden zu verklagen dafür, das finde ich... Das ist das Interessante, ja, sich wirklich da hinzustellen und zu sagen, nee, also so nicht. Fräulein. Sehr, sehr schön, aber mutig. Unglaublich. Ja. Und damit musst du erstmal, da musst du dich erstmal in die Öffentlichkeit stellen und das einfordern. Ja, genau. Vielleicht hat er auch einfach, also ich hatte mal einen Freund von mir, der hat irgendwann, war er ganz stolz und sagte, er war jetzt schon zum dritten Mal in diesem Monat vor Gericht mit irgendjemandem. Ich sag, was? Ja, nee, er hätte jetzt eine Rechtsschutzversicherung, die würden das alles bezahlen. Wäre egal, wie es ausgeht, er würde jetzt immer klagen. Mhm. Vielleicht ist das auch so einer. Also. Dass der irgendwie sich eine. Aber diese öffentliche Bloßstellung dann und nimm doch das als Lehrgeld und setz nächstes Mal einen Vertrag auf oder keine Ahnung. Ja, das war. Also ist ja gut, armer Kerl an der Stelle. Sehr geil. Himmel. Sehr schön. Aber du erwartest jetzt nicht, dass ich den Übergang jetzt schaffe zu meinem Thema, oder? Na, wieso? Nee. Der ist ja gelandet bei jemandem. Ja. Er kann es. Nicht schlecht, ja. Aber du hast dich ja jetzt ja auch in Rage geredet. Du musstest ja den Übergang schaffen. Ja, richtig, genau. Ja, er ist gelandet. Wer ist gelandet? Christoph 17. Ich weiß ja nicht, wie die bei euch oben heißen, aber bei uns heißen die Rettungsflieger Christoph. Ist das eigentlich im Norden auch so? Ja, genau. Das ist bei uns auch so. Okay. Ich dachte, es gibt vielleicht örtliche Unterschiede, so in Bayern anders als in, keine Ahnung, Saarland zum Beispiel. Ja, du, Christoph ist doch irgendwie der Schutzheilige von irgendjemandem, oder? Wahrscheinlich. Also ich müsste nachgucken. Ich wusste es jetzt auch nicht. Also erwischt mich auch auf dem Kalten. Ja, jedenfalls der Christoph 17 ist derjenige, der bei uns hier unten sich um jetzt habe ich gerade einen Hänger. Achso, zum Krankenhaus fliegt. Genau, vom Krankenhaus weg zum Notfall fliegt. So. Jetzt ist das Krankenhaus bei uns aber umgebaut worden. Also wir hatten in Kempten früher zwei Krankenhäuser und das eine ist geschlossen worden und das zweite wurde umgebaut. Und jetzt war eben kein Platz mehr für diesen Hubschrauber, der vom Krankenhaus starten muss. Jetzt hat man eine Alternative gesucht, einen neuen Standort. Wir haben hier unten den Flughafen Durach. Ein kleiner Schwenk, der ist auch bekannt durch Quacks der Bruchpilot, weil hier damals gedreht wurde mit Heinz Rühmann, das nur am Rande erwähnt. Jedenfalls dieser Flughafen ist jetzt für kleinmotorige Flugzeuge geöffnet und da hat sich jetzt auch der Christoph 17 angeboten, dass er dort Station halten könnte. Allerdings haben die Anwohner sich dagegen gewehrt und ein paar haben sich dann auch schriftlich dazu geäußert und wollten dagegen vorgehen, weil sie gesagt haben, es seien einfach zu viele Flüge. Die Besatzung des Helikopters startet nämlich jedes Jahr bis zu 1700 Mal, um Verkehrsunfälle oder lebensgefährliche Erkrankungen zu behandeln. Und etwa 1400 der Flüge beginnen eben jetzt an diesem provisorischen Standort. Und das ist sehr, sehr viel. Und sie wollen das jetzt begrenzen. Und so haben sie sich jetzt überlegt, dass die Flüge nur noch von 6 bis 22 Uhr abgehalten werden dürfen. Und dass es nur noch 360 Flüge pro Jahr sein sollen. Und wenn es mehr Unfälle gibt? Ja, das war auch meine Frage. Und deswegen dachte ich, bringe ich das Thema mal mit und diskutiere das mit dir, weil ich meine, gerettet werden möchte ja eigentlich jeder, aber niemand möchte diesen Hubschrauber in der Nähe haben. Und das finde ich doch sehr seltsam, oder? Ja, also jetzt wohne ich zufällig auch in der Einflugschneise vom Krankenhaus, wo also der Rettungshubschrauber buchstäblich über meinen Kopf hinweg anfliegt. Das ist schon sehr, sehr laut und das ist, findet natürlich auch zu jeder Tages- und Nachtzeit statt. Aber kannst du dich dran gewöhnen? Einsätze, naja, also gewöhnt man sich an sowas? Wir haben sowieso gute Lärmschutzfenster hier im Haus. Das ist, also da haben die Häuslebauer damals schon gleich drauf geachtet. Und man hört es trotzdem noch und ich finde es jetzt aber nicht so laut, dass es mich wahnsinnig stören würde. Und zumal es sind halt irgendwie, keine Ahnung, lass es 3 Minuten sein, wo du den Hubschrauber überhaupt wahrnimmst im Anflug und wenn er startet, dann sind es halt nochmal 2 oder 3. Also das, und wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viele Einsätze. Ich meine, gut, jetzt wohnen wir ja hier auch ein bisschen provinziell, das ist jetzt nicht München oder dergleichen, aber meine Güte, also das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also 1400 Einsätze finde ich schon enorm. Und ich weiß nicht, wenn der dort startet und der erst angeschmissen werden muss und bis dann das Gerät warm gelaufen ist und er abheben kann und so. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es ziemlich heftig ist, dieser Lärm. Aber andererseits, wo soll er denn hin? Was ich inzwischen mitbekommen habe, also ich fahre jeden Tag an dieser Stelle vorbei, da fährt nämlich die A980 auch vorbei. Und da die Anflugschneise ist dann eben über diese Autobahn hinweg. Und ich muss sagen, ich finde es schon bedenklich, weil da eben auch diese kleinen Flugzeuge starten und ob die sich da nicht irgendwie in die Quere kommen. So ein kleiner Flughafen, ob der so einen tollen Tower hat und ob die sich da immer wunderbar absprechen und ob das so professionell ist. Muss er dann? Muss er, sicherlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da schon die Unfallgefahr sehr groß ist. Zumal an dem Flughafen ist schon öfters was passiert. Da verläuft dann auch so eine Stromleitung hindurch. Da ist auch schon mal jemand hängen geblieben drin von den Hobbyfliegern. Und es ist schon immer wieder mal dort was passiert. Und dort auch jetzt noch den Christoph unterzubringen. Und ja, ich finde die Ausgangsposition sowieso nicht so gut. Und was ich mir gedacht habe, warum gibt es nicht mehrere Startplätze? Dass es einfach mehrere Gebiete gibt, wo sich der Christoph aufhält und wo er sich, wo das Ganze einfach auf mehreren Schultern verteilt wird. Ja, ach so, jetzt verstehe ich das langsam auch. Ja, klar, also das ist so sein Hauptquartier, von dem aus der startet. Genau. Ja, gut, okay, dann kommen natürlich auch enorm viele Einsätze zusammen. Das ist dann auch klar. Bei uns in Schleswig-Holstein ist es so organisiert, also der Startplatz für die Hubschrauber ist in der Nähe von Rendsburg. Das ist eine Stadt, die ziemlich in der Mitte von Schleswig-Holstein liegt. Von hier kann man dann auch relativ schnell so ungefähr überall sein. Und es gibt darüber hinaus noch ein paar Standorte, weil ich glaube, in Niebel ist einer, also so in der Nähe von Sylt, also ganz im Nordwesten. Auf Helgoland ist ein Hubschrauber stationiert, der ist aber nur fast ausschließlich für die Windkraftanlagen dort, für die Offshore-Anlagen zuständig, damit die Leute da schnell wegkommen. Und ich glaube, irgendwo an der Ostküste, so Lübeck, Fehmarn, da die Ecke, müsste eigentlich auch noch einer sein. Da haben sie halt gesagt, das bietet sich dann an. Also es wird auch in Bayern so sein, dass es mehrere Standorte gibt. Weil so ein Hubschrauber, der hatte ja auch nur einen begrenzten Radius. Also ich glaube, ich sage jetzt einfach mal, der fliegt eine Dreiviertelstunde in die eine Richtung oder vielleicht auch noch oder maximal eine Stunde. Und dann muss der aber auch zurückfliegen, weil dann irgendwann ja der Tank leer ist. Deswegen haben sie zum Beispiel auf Helgoland einen stationiert, weil sie ja gesagt haben, okay, das sind ja allein schon 60 Kilometer von der Küste bis nach Helgoland. Und dann musst du noch weiter bis zur Offshore-Anlage, wo es jemandem schlecht geht, muss da vielleicht noch 10 Minuten schweben, bis du den Burschen an Bord hast und dann wieder ganz zurück. Das klappt nicht. Und deswegen haben sie gesagt, dann stationieren wir einen da. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur den einen Ort gibt, wo da ein Rettungshubschrauber ist. Nee, natürlich nicht. Man könnte ja jetzt auch eine andere Stadt nehmen oder so, aber sie haben es natürlich in Kempten gehalten, in der Nähe des Krankenhauses, wo er ja früher stationiert war, aber durch den Umbau eben nicht mehr geht. Es wird sicherlich noch mehr Standorte geben, aber sie haben sich jetzt dafür entschieden, den dort abzustellen und von dort aus starten zu lassen und das geht mir irgendwie nicht in den Kopf. Dann soll man doch mehrere solche Standorte wählen und einfach sagen, okay, jetzt einen Monat ist er jetzt hier, den nächsten Monat ist er am anderen Ort, den nächsten Monat wieder woanders. Ich weiß es nicht, damit die Belastung eben nicht auf eine Gemeinde liegt. Ja, aber es ist natürlich auch organisatorisch ein Riesenaufwand dann, wenn du musst ja nicht nur den Hubschrauber da haben, sondern auch das Personal entsprechend. Ja. Also da, die fahren da ja auch dann hin und leben da, also bei der Feuerwehr zum Beispiel weiß ich, die Berufsfeuerwehren, die haben halt 24-Stunden-Dienste, wo sie halt wie ich dann morgens, sagen wir um 5 zum Schichtwechsel in die Feuerwehrzentrale kommen und dann sind die halt den ganzen Tag da und fahren dann abends wieder nach Hause. Und wenn das jetzt analog genauso bei den Rettungsfliegern ist, dann müssen die ja halt, dann musst du ja, weiß ich nicht, hast du irgendwie einmal 10 Kilometer zur Arbeit, einmal 50, einmal 100. Naja, so in dem Kreis vielleicht auch nicht, scheiße. Aber einmal im Norden von Kempten, einmal im Süden von Kempten, einmal im Westen, einmal im Osten. Weißt du, so in diesem Bereich innerhalb von 10 Kilometern oder so sollte doch das möglich sein. Oder vielleicht doch irgendwo in einem Industriegebiet oder sowas, aber doch nicht in einer Gegend, wo wirklich, ja, Menschen wohnen. Also ich bin zwiegespalten. Einerseits, hier steht zum Beispiel auch, am Flugplatz Durach entstand ein provisorischer Hangar. Jahrelang wurde quer durchs Allgäu nach endgültigen Heimat gesucht. Und die Gemeinde wollte eine generelle Mittagspause für den gesamten Flugbetrieb am Flughafen Durach durchsetzen. Und da wäre eben der Hubschrauber auch betroffen gewesen. Stell dir mal vor, du darfst jetzt nicht zwischen 12 und 2 verunglücken, weil da ist generell Mittagspause beim Helikopter. Also man will nicht betroffen sein, aber man will natürlich auch die Hilfe in Anspruch nehmen. Gell? Ja, das ist so dieses St. Florians-Prinzip. Ja, ne? Genau. Also verschonen mein Haus vor dem Feuer, zünd lieber das vom Nachbarn an. Also irgendwo muss das Ding ja stehen und dann, ja, irgendjemanden trifft es dann halt. Ist genauso wie mit Atomkraftwerken. Ja, oder genau. So. Wir haben jetzt im Winter auch eine Dreiviertelstunde auf den Rettungswagen gewartet. Ist auch nicht lustig. Also von dem her, ist halt. Ja. Naja, gut. Ein Rettungswagen haben auch Radler benötigt. Und zwar im Landkreis Donau-Ries in der Gemeinde Gosheim sind nämlich Radler von einem Bussardpaar angegriffen worden. Und die Greifvögel attackierten die Menschen, weil diese wohl zu schnell gefahren waren. Ach Quatsch. Ja, das ist nämlich so, das Busserpärchen hatte in der Nähe in einem Waldstück ihr Nest und haben dort Junge aufgezogen. Und immer zu dieser Zeit, wo eben die Jungen im Nest waren, fühlten die Bussarde sich bedrängt vor diesen Fahrradfahrern und haben dann eben die Fahrradfahrer angegriffen. Und zum Beispiel ein 37-Jähriger, der war froh, dass er einen Fahrradhelm aufhatte, denn der Bussard, der ihn dann angriff, hinterließ dann im Kunststoff sehr tiefe Einstiche. Also man hat es deutlich gesehen. Oh. Und wenn die nämlich in den Kopf gegangen wären, hätte sich das Ganze sehr anders ausgegangen. Und im Juli hören dann die Angriffe normalerweise wieder auf, weil nämlich dann die Jungen ausgeflogen sind. Und jetzt überlegt man nämlich, wie man das ganze Problem beheben kann. Man hat jetzt schon Warnschilder aufgestellt und darauf hingewiesen, dass das passieren kann. Die Leute sollen jetzt langsam dran vorbei fahren oder laufen. Aber ob das natürlich die optimale Lösung ist, ich weiß es nicht. Ich könnte mir das schon sehr, sehr schwierig vorstellen. Also auf den Warnschildern. Ja, vor allen Dingen, wenn du langsam dran vorbeiläufst, dann hat er doch viel mehr Chancen, dich zu attackieren. Ja, aber also da fühlt er sich... So, weißt du, ob ich jetzt mit 30 dran vorbeirausche und er sich anstrengen muss, dass er zumindest einen Treffer landet? Ich glaube nicht, dass der sich bei 30 km/h anstrengen muss, oder? Na, was glaubst du denn? Na, wenn der sich mit 110 km/h in die Tiefe stürzt, um irgendeine Maus zu fangen, dann ist das mit 30 km/h, glaube ich, kein Problem für ihn, oder? Ist doch ein Kinderspiel. Naja, wahrscheinlich nicht. Ja. Und wenn man langsamer geht, dann würde er sich eben nicht bedroht fühlen. So war die Annahme. Also so richtig sind sie da noch nicht drauf gekommen, woran es liegen mag, aber sie meinen, dass es wirklich an der Geschwindigkeit liegt und er sich dadurch bedroht fühlt. Und auf dem Schild steht dann... Weil er dich dann auch für einen Raubvogel vielleicht, hält, ja. Und vielleicht auch noch, wenn du so einen Helm aufhast, dann siehst du vielleicht auch nochmal anders aus oder so, keine Ahnung. Jedenfalls auf dem Schild steht ganz groß Vorsicht mit 1, 2, 3, 4, viele, 8 Ausrufezeichen. Bussard greift an. Bitte nur Schrittgeschwindigkeit mit dem Fahrrad fahren und Schrittgeschwindigkeit laufen. Damit einem auch ja nichts passiert. Ei, ei. Ja, also das ist ja aber auch saugefährlich. Also dieses Vieh, also der kann ja doch auch heftige Verletzungen auslösen. Das glaube ich schon. Ja, das denke ich doch. Also so ein Raubvogel. Ja, eben. Jo, genau, das hatte ich noch mitgebracht. Ja, mein lieber Scholli, das ist natürlich auch eine Geschichte. Da habe ich, also da hätte ich überhaupt keine Lust drauf, auf so eine Begegnung. Ich mag schon beißende Hunde nicht, aber dann zugreifende Bussarde, das stelle ich mir nochmal heftig vor. Genau. Na, dann lass uns mal zum Feedback kommen. Wir haben eine Audiopostkarte gekriegt von Christian vom Umwomukum Podcast und der ist nämlich auch im Urlaub gewesen und war sehr, sehr fleißig. Hier ist die Audiopostkarte. Hallo Dotti, hallo Jörn. Liebe Grüße hier aus Spanien auch an euch. Zuerst mal das Bild, das sich mir gerade darbietet fürs Nord-Süd-Gefälle. Ich blicke jetzt erst einmal nach Norden. Dort gibt es eine kleine Gebirgskette weit hinten. Davor nur spanische Landwirtschaft, hauptsächlich Äpfel, aber auch diverses Getreide. Kein einziges Gebäude, keine Touristenhochburg trübt hier den Blick, sondern es gibt ja hier nur Campingplätze. Traumhafte Geschichte. Man sieht weit hinten in diesem Bergkette, die sich um die Bucht schließt, ein Städtchen mit vielen weißen Häusern, das Städtchen Roses. Das werden wir auch noch besuchen, malerisch und prima. Die Geräusche, die ihr hört, sind Fahrradfahrer, die am Rande des Campingplatzes vorbeifahren. Dann drehe ich mich mal nach Süden und sehe weit hinten, also natürlich vor mir, den Campingplatz, aber hinten überragt ein sehr ulkiger Berg, das Bild. Das ist der Torrella de Montgrí. Ein sehr runder Berg, kann man sagen. Also hat keine Spitze, keinen Gipfel. Und aber obendrauf gibt es ein altes Kastell, ein kleines viereckiges Kastell. Und das kann man eben von hier aus auch schon sehen. Die Form des Berges, naja, wir nennen es den Nippelberg. Dann könnt ihr euch schon vorstellen, wie dieser Berg von hier aus aussieht. Wir sind da auch immer mal regelmäßig, spannende Geschichte. Das liegt also hier im Süden. Soweit also das Nord-Süd-Bild. Dann gibt's ja dieses Jahr auch noch ein Nord-Süd-Souvenir. Ich hatte mal versucht nachzuforschen, von wo die Touristen hierher kommen. Und ich muss feststellen, aus dem Norden, also aus Norddeutschland, kommt hier überhaupt niemand. Ich habe vorhin mal ein Auto aus Niedersachsen gesehen. Aber ansonsten herrscht hier ganz klar vor der Süden, und zwar Baden-Württemberg. Also auch die Bayern, wie wir, sind hier fast nicht vertreten. Es ist erstaunlich ruhig dafür, dass es Pfingsten ist. Die Bayern werden wohl alle in Italien sein. Und die Norddeutschen werden dann eher Nordsee und Ostsee sein, vermute ich mal. Das Wetter soll ja auch wieder wärmer werden, auch 30 Grad Tage im Norden geben. Das wird wohl der Grund sein, warum es hier kein Nord-Süd-Gefälle gibt. Die Niederländer würde ich jetzt nicht direkt als Nordeuropäer bezeichnen, aber aus unserer südlichen Sicht schon von weiter oben. Die Niederländer sind dann noch reichlich vertreten. Ich würde mal sagen, an Platz 2. Aber Platz 1 ganz klar, der Süden von Deutschland mit Baden-Württemberg. So viel für heute. Liebe Grüße an euch beide, an euren Nord-Süd-Podcast, der Christian. Gab es denn auch schriftliche Kommentare? Ich glaube, wir haben einen bekommen. Ja, die Silke hat uns geschrieben. Hallo ihr zwei. Kleine Korrektur über den über 70 Jahre alten Kasperle aus Augsburg. Er trägt keine rote Zipfelmütze, sondern einen grünen Spitzhut mit verschiedenen farbigen Kringeln. Zu sehen unter, und da hat sie uns einen Link zur Augsburger Puppenkiste mitgeliefert. Wenn ich wieder in der Nähe der Puppenkiste komme, werde ich euch von der Ampel gleich ein Bild schicken. Viele Grüße, Silke. Ja, da ging es ja um diese Ampeln, die jetzt in Augsburg nämlich ein neues Gesicht bekommen sollen, nämlich das vom Kasperle. Da hatten wir ja drüber gesprochen. Und ja, Silke, mach das doch bitte, wenn du dann mal ein Foto von dieser Ampel hast, gerne zu uns. Das würde mich wahnsinnig interessieren, wie die aussieht. Und gerade auch mit dem Spitzhut. Ja, also mir war das auch nicht bekannt, aber ich habe auch die Augsburger Puppenkiste nie angeschaut, muss ich zu meiner Schande gestehen. Habe ich jetzt nicht unbedingt. Und falls da jemand gerade aus Mainz zuhört, in Mainz soll es ja diese Mainzelmännchen geben. Vielleicht findet ihr ja eine Ampel mit diesen Mainzelmännchen. Dann würden wir uns natürlich auch über ein Bild dieser Ampel freuen. Ja, jetzt vorsichtig, nicht, dass es zu viele wird. Sonst so ähnlich fing das mit den kuriosen Automaten ja auch mal an. Also ich kann die immer noch gerne sehen. Ja, na klar. Ohne Frage, aber dann haben wir zwei Sachen, die wir sammeln. Ach so. Und dann wird es irgendwann unübersichtlich. Du, so meine Jäger ich, ja. Und Sammler, das ist den Menschen angeboren, sowas. Das ist so, ja genau. Wie sieht es denn an der Twitter-Front aus? Unsere Qualitätstweets werden ja von immer mehr Menschen gemocht. Wer ist denn da neu dazugekommen. Da ist einmal der Gerhard Schinzilor. Schinzilor, um Gottes Willen. Gerhard, tut mir leid, wenn ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Du kannst mich dann beim Hörertreffen schimpfen und ins Wasser stecken oder irgend sowas. Dann ist wieder, ich nehme an, eine kommerzielle Seite, aber ich glaube mal, das ist nicht so schlimm, wenn wir das nennen. Es ist jedenfalls nicht explicit. Das ist wandern-tipps.de. Das passt ja auch zu unserem Format ein bisschen. Ja, und dann ist da der Flachland-Tiger, der Lars, und der Jan Gruber, der Finariel, der uns da eben ja gehört hat in einer Power-Session. Herzlich willkommen euch allen. Jo, und wir waren gar nicht so schlecht dieses Mal, oder? Nee, wir haben uns rangehalten. Ja, ich denke doch auch. Mit den Tweets. Ja, so ein bisschen was aus dem Urlaub geschickt, aus dem norddeutschen Urlaub von mir. Und auch sonst haben wir uns dieses Mal richtig viel Mühe gegeben. Genau. Können wir ja gar nicht jammern. Das hört jetzt aber auch schlagartig auf mit dem Mühe geben. Oha, jetzt kommt's. Weil wir nämlich in die Sommerpause gehen, jetzt notgedrungen. Denn wir haben es tatsächlich ja auch geschafft, unseren Urlaub nicht aufeinander abzustimmen. Jetzt bin ich im August nicht da und just an dem Tag, an dem ich wiederkomme, verabschiedet sich dann Dotti für auch eine gewisse Zeit. Und dann, das bedeutet, dass unsere nächste Episode jetzt dann erst im Oktober erscheinen wird. Ja, das sehe ich auch so. Ja, wir haben es leider nicht anders hinbekommen, aber ja, ja, ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, dass wir da jetzt ein kleines Päuschen einlegen, aber ihr habt ja auch Urlaub und vielleicht fehlen wir euch ja gar nicht so sehr. Ja, genau. Und wenn, das kann ich mir vorstellen. Und wenn doch, dann schreibt uns Kommentare und sagt uns, dass wir euch fehlen. Bisschen Honig um den Bart schmieren, bitteschön. Ja, richtig. Eine Sache möchte ich, weil ich gerade in unsere Tweets gucke und das gerade noch gesehen habe, ein Geocacher hat eine Hanfplantage gefunden. Okay. Durch Zufall. Da gibt es auch eine Polizeipressemeldung. Ich verlinke das einfach nur in den Shownotes, weil wir echt schon über die Zeit sind. Aber ich fand das so witzig. Gehst du zum Geocachen und denkst auf einmal so, was sind das denn hier für Pflanzen? Und hat also wirklich eine riesige Hanfplantage gefunden in der Nähe von Lübeck. Und die war wohl gerade relativ frisch angelegt mit 60 Cannabispflanzen, hat dann der Polizei Bescheid gesagt. Es steht allerdings nichts davon, ob er auch den Cash gehoben hat. Das hätte mich jetzt noch interessiert. Vorher oder nachher? Nach dem Genuss? Ja, vor dem genau. Genuss oder nach dem Genuss? Gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir hören uns dann im Oktober wieder, und zwar in der Mitte. Am 15. um 12 Uhr. Macht es gut. Tschüss.